ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterricht Safara schon Deutsch und wir machen weiter inshallah mit der Erklärung von Subul al-Salam, das Buch von An-Nikah, das ist die Heirat, das Buch von der Heirat, und wir sind bei Kapitel 6. Bei Kapitel 6 Bab al-Qasm bayna al-Zawjat. Al-Qasm bayna al-Zawjat barakallahu fikum, aw al-Qasm bayna al-Zawjat هو في مسألة تعدد الزوجات، في مسألة تعدد الزوجات. طبعا التعدد، تعدد الزوجات مسألة ثابتة في ديننا، واختلف أهل العلم هل الأصل في الزواج التعدد أم الأصل في الزواج أن يكون للمسلم زوجة واحدة. فمن قال أن الأصل التعدد لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدد والصحابة عددوا منهم الخلفاء الراشدين وغيرهم، وبقية أهل العلم يقولوا التعدد يجوز، يعني يجوز، ويستدلون بالآية. تعدد الزوجات مسألة ثابتة حتى في غير دين الإسلام، تبهوا هذه مسألة مهمة جدا، قليلا الناس من يعرفها. التعدد ثابت حتى عند اليهود والنصارى، ولكن هم ينكرون مثل هذه المسائل، ولكن هي موجودة. وأكبر مثال على ذلك أن يعقوب عليه السلام عدد، وإبراهيم عليه السلام كذلك عدد، والنبي صلى الله عليه وسلم عدد. لذلك تعدد الزوجات مسألة ثابتة شرعا، مسألة ثابتة شرعا، طبعا لها شروط. أول شرط في مسألة التعدد أن يستطيع الإنسان الباءة، أن يستطيع الباءة وهي المقدرة على تكاليف الزواج، و يعني هذا الإنسان الذي يعدد يجب أن يعلم أن المسألة مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، وليست المسألة فقط مسألة الجماع. أما في زماننا فأصبح التعدد مسألة صعبة جدا للحملة الإعلامية ضد الإسلام عموما، وضد أهل الالتزام أو أهل الإيمان عموما، وكذلك لأنه في بلاد المسلمين الذين عددوا في زماننا ما عدلوا بين الزوجات وما فهموا معنى التعدد، فأدى ذلك إلى صورة سيئة لمسألة التعدد. وأما علماء هذا الزمان فالكثير ينصح ذلك الذي يريد أن يتزوج أكثر المرأة، ينصحه أن يفكر بالأمر مليا، ويكون عنده صبر شديد وكبير في هذه المسألة. وأما أن تتخذ هذه المسألة ديدا بحيث أنه يتكلم دائما فيها والتعدد وكذا وهي، فهذا لا ينبغي، فهذا لا ينبغي. والذي يريد أن يعدد إذا فعل فليفعل، ولكن يتقي ربه سبحانه وتعالى. وأما الباب الذي سنتكلم عليه هو القسم أو القسم بين الزوجات، وهو إعطاء المرأة حقها إذا كان معها امرأة أخرى، يعني العدل بين الضرة وأختها، وهذا هو الذي سنتكلم عنه اليوم إن شاء الله. Barakallahu fikum. Heute sprechen wir über die Verteilung zwischen den Frauen, zwischen den Frauen. Und zwar, das geht darum, dass wir im Islam mehr Eherecht für einen Mann haben. Also ein Mann im Islam darf mehrere Frauen heiraten. Und diese Handlung ist nicht nur im Islam, sondern auch in den anderen Religionen. Es gibt Beweise. Und es gibt natürlich auch von den Propheten, vor unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Propheten, die mehrere Frauen geheiratet haben. Zum Beispiel Ibrahim alaihi salam, hat Sarah und Hagar, Suleiman alaihi salam, oder Jakob alaihi salam hat zwei Frauen gehabt und so weiter. Das war nicht nur bei dem im Islam, sondern bei allen, bei anderen Religionen auch. Aber natürlich, die anderen, die wollen das nicht wahrhaben, dass man mehrere Frauen heiraten darf. Obwohl wir davon ausgehen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas erlaubt hat, dann heißt es, dass dies in Ordnung ist. Wenn das auch schwer ist. Natürlich, jede religiöse Handlung hat auch etwas Schweres dabei. Das ist nicht leicht, zum Beispiel in der Nacht aufzustehen, um zu beten. Und es ist nicht leicht, manchmal 16, 17 Stunden zu fasten. Und es ist nicht leicht, dass man, wenn man zum Beispiel Millionen von Geld hat, dass man 200.000, 300.000 als Zakat gibt. Und es ist nicht leicht, dass man pilgert. Und es ist nicht leicht, dass man immer sich an die religiösen Verpflichtungen hält. Deshalb jede religiöse Verpflichtung oder jede religiöse Angelegenheit oder Handlung hat auch mittendrin etwas Schweres dabei. Und das ist die Prüfung. Und natürlich auch die Mehrehe hat auch etwas Schweres dabei. Erstens Seiten des Mannes, denn man muss die Frauen gerecht behandeln und die Verteilung, das wird die Übernachtungen und überhaupt die Gleichberechtigung der Frauen muss auch dabei sein. Und das ist schwer für den Mann. Zweitens, das ist schwer für die Frauen, weil sie eifersüchtig werden und weil sie natürlich nicht aushalten können. Deshalb muss man das sagen. Ich meine, diese Handlung ist in der Religion verankert. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mehr Frauen geheiratet, die Sahaba haben mehrere Frauen geheiratet und deshalb haben die Gelehrten zwei Ansichten. Einige sagen, dass die Regel ist, dass ein Mann im Islam mehrere Frauen heiratet. Und die anderen Gelehrten sagen, nein, die Regel ist eine Frau, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn ihr nicht gerecht seid oder gerecht sein könnt zwischen den Frauen, dann eine. Die anderen sagen, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, heiratet zwei oder drei oder vier. Deshalb, es gibt das und es gibt das. Aber abgesehen davon jetzt, ob die Regel die Mehrehe ist oder nicht, eine Sache ist für uns wichtig hier. Wir leben in dieser Zeit. Und in dieser Zeit, Barakallahu, es gibt einen Angriff gegen, oder es gibt einen Krieg mit Sicherheit gegen den Islam. Sei dieser Krieg von Nichtmuslimen oder leider von Leuten, die sich zum Islam bekennen und die wollen den Islam von innen zerstören. Möge Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist erstmal die Feinde des Islam, die Gegner des Islam. Sie schüren Feindbild Islam. Die andere Seite gibt es sogenannte moderne Muslime, die Religion sozusagen reformieren wollen, indem sie den Islam vernichten wollen und zerstören wollen. Es gibt natürlich Medien, und ich rede hier nicht von europäischen Medien oder amerikanischen Medien, sondern ich rede von den arabischen Medien selber, die gegen den Islam hetzen. So, das heißt, viele Leute denken, dass diese Hetze gegen den Islam nur in USA und Europa wäre. Das stimmt nicht. Die Hetze gegen den Islam kommt auch in den arabischen Medien vor. Und dieses Thema, speziell Mehrehe, wird so angegriffen, sei es durch Filme, durch Serien, die man sag ich jetzt, breitbandigen Medien strahlt. Und noch dazu kommt etwas, was sehr schlimm ist, dass die Leute, die in unserer Zeit oder die meisten in unserer Zeit die Mehrehe geführt haben, die haben das nicht so recht geführt und die waren schlechte Beispiele für die Leute und deshalb wollen die Leute das nicht mehr. Das heißt, diese Schwierigkeiten zusammen lassen manche Gelehrten oder ließen manche Gelehrten sagen, wir empfehlen nicht, in dieser Zeit, dass man mehr Ehe durchführt. Und noch hier in Deutschland sage ich etwas, das ist eine Mode geworden, dass jeder Jugendliche, der ist 19 Jahre alt, der sagt, ich möchte zweite und dritte Frau heiraten. Die Sache ist eine Art geworden, und leider muss ich das sagen, das ist so eine Art, dass man seine Begierde oder dass einige ihre Begierden sagen, befriedigen wollen, indem sie sich auf Ayat vom Koran und Hadithe vom Propheten stützen, aber damit sie nur ihre Begierden befriedigen. Die machen das nicht für Religion und die halten auch nicht so viel von der Religion, aber in diesem Thema sind sie alle religiös. Das heißt, nur bei mehr Ehe, dann sprechen sie, Allah sagt im Koran und der Prophet sagt. Und nur bei diesem Thema. Aber an anderen Themen, Gebet oder Fasten oder sowas, die halten überhaupt nicht davon. Aber nur an diesem Thema, weil man das mit ihren Interessen zu tun hat. Das heißt nicht, dass ich die mehr Ehe schlecht mache. Mehr Ehe ist von Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas erlaubt hat, dann ist es mit Sicherheit gut. Mit Sicherheit. Ohne Zweifel. Aber es gibt natürlich für mehr Ehe nicht Bedingungen jetzt, dass man die mehr Ehe führt. Die Bedingungen für mehr Ehe, die sind die Bedingungen für die Heirat. Das heißt, wer imstande ist zu heiraten, der kann auch zweite und dritte und vierte Frau heiraten. Aber es gibt eine Bedingung. Und zwar, dass man die Gleichberechtigung unter den Frauen haben muss. Und wenn man das nicht macht und wenn man die Verantwortung nicht hat, dann wird man zur Rechenschaft gezogen. Und das werden wir anhand die Hadithe erklären. Aber wichtig ist zu verstehen, wenn man diesen Schritt machen will als Mann, dann sollte der Mann sich richtig überlegen, bevor man seine eigene Familie zerstört. Und leider, in der letzten Zeit hören wir und sehen wir, oder wir sind gezwungen, bestimmte Probleme durch die Mehrehe zu lösen oder einen Kompromiss zu finden, und da hört man Katastrophen. Katastrophen, dadurch, dass einige Muslime, einige Männer, dass sie heiraten, ohne dass sie ihren Frauen Bescheid sagen. Und wenn die Frauen davon erfahren, dann gibt es große Probleme in der Familie. Und deshalb meine Empfehlung auch, wenn man das unbedingt machen möchte, dann sollte man lieber mit seiner Frau darüber sprechen. Und da sollte man ihr klar machen, dass man heiraten will. Lieber, dass du alles, sage ich jetzt, im Hellen machst. Nicht, dass du immer dich versteckst, als ob du etwas Schlechtes machen würdest. Mach das klar und richtig. Und sowieso, Barakallahu fikum, meine, die Mehrehe in unserer Zeit ist sehr schwer. Ist sehr schwer. Nicht nur für die Frauen, weil die meisten denken, das ist für Frauen schwer. Eigentlich, das ist schwer für einen gläubigen Mann. Wie kann er diese Gleichberechtigung schaffen unter diesen Frauen? Und das ist sehr schwer für einen Mann, der Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet. Auf jeden Fall, machen wir weiter, inshallah, mit den Hadithen. Das war nur ein Vorwort, weil wir über dieses Thema sprechen. Ich will jetzt keinen Vortrag über mehr Ehe halten, sondern das war nur, damit man weiß, was damit gemeint wird, wenn wir über diese Verteilung oder gleichberechtigte Verteilung unter den Frauen meinen. Das erste Hadith 981. Al-Hadith al-Awwal, Hadith al-Mashhur, ala al-Sunnah nas kathira, wa huwa Hadith Aisha, qala. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu li nisa'ihi, fayadilu wa yaqul, Allahumma hadha qasmi aw qismi fima amlik, fala talumni fima tamluk wa la amluk. Al-Hadith rawahu al-Arba'a. وصححه ابن حبان والحاكم ورجح الترمذي إرساله والحديث ضعيف. هذا الحديث المشهور جدا بين الناس ضعيف. إنما المعنى اللي فيه أنا وبارك الله فيكم أن الإنسان لا يستطيع أن يحب كل الزوجات نفس المحبة. يعني اللهم هذا أنا أقسم بينهم في الأمور المادية، في أمور المعاشية، في المبيت، ولكن فيما تملك ولا تملك وهو القلب ما تستطيع. فلا شك أن القلب يميل إلى امرأة أكثر من الأخرى، ولكن هذا لا يجوز أن يؤدي بالرجل أنه يميل إليها كذلك، يميل إليها كذلك في نومتها يعني في المبيت، ويميل إليها في المعيشة بحيث مثلا أنه يعطيها أكثر إلى غير ذلك. أما إذا كان شيء بسيط، أما إذا كان شيء بسيط فلا بأس بهذا، أما إذا كان شيء آخر فلا يجوز. طبعا قال تعالى: ترجي من تشاء منهن. يا أخوة، ترجي من تشاء منهن، هذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم ما يثبت عليه القسم، يستطيع أن يفعل، ولكن على الرغم من هذا، وخاصة فيه صلى الله عليه وسلم، على الرغم من هذا كان يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بين نسائه فيعدل، فيعدل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا قال تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبي، يعني المحبة هذه ما تأتي إلا من عند الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. بارك الله فيكم يا أستاذ بليفون، وإنسان زي ما كنت بليفون. بس حديث نرى الآن أختي عائشة رضي الله عليها زعقت دي بروفيت صلى الله عليه وسلم هات verteilt unter seinen Frauen und er war gerecht dabei. Und er sagte: O Allah, das ist mein Anteil, was ich habe, was ich in der Hand habe oder was ich habe. O Allah, bestraf mich nicht oder zieh mich nicht zur Rechenschaft wegen oder deswegen, was du hast und was ich nicht habe. Diese Überlieferung ist sehr bekannt, sehr berühmt. Die wurde von den vier Gelehrten, Hadith-Gelehrten, hier überliefert. Ibn Hibban und Al-Hakim haben das als sahih eingestuft und At-Tirmidhi als Mursal, aber diese Überlieferung ist schwach. Diese bekannte Überlieferung ist schwach eigentlich. Es ist schwach. Aber die Bedeutung, was da drin ist, ist natürlich richtig. Die Bedeutung in dieser Überlieferung ist richtig. Was bedeutet hier? Also der Prophet kann nicht seine Frauen alle gleich lieben. Die Liebe, Zuneigung im Herzen. Da kann man das nicht. Du hast das mit deinen Kindern auch, du kannst das nicht machen. Mit deinen Brüdern und deinen Eltern kannst du das nicht machen. Immer gibt es eine Person, die mehr, sage ich jetzt, Liebe im Herzen hat als die andere Person. Auch bei den Frauen das Gleiche. Und deshalb wäre diese Überlieferung authentisch, heißt es: O Allah, ich versuche Gleichberechtigung unter den Frauen haben bezüglich Übernachtung und bezüglich materiellen Sachen. Aber bezüglich Herzens, also Zuneigung und Liebe, das kann ich nicht. Ich kann dafür, dass ich ihnen das Gleiche gebe und die Übernachtung verteile. Aber ich kann nicht die Liebe bestimmen. Du hast das, ich habe das nicht. Weil das Herz und die Liebe im Herzen, das ist von dir. Diese Überlieferung ist, wie ich schon gesagt habe, das ist eine schwache Überlieferung. Aber die Bedeutung ist richtig und richtig für uns hier bezüglich dieses Wort. Der Prophet war gleichberechtigt. Das heißt, er hat seine Frauen gleichberechtigt behandelt. Sallallahu alaihi wa sallam. Obwohl Allah subhanahu wa ta'ala ihm im Koran gesagt hat, in Surat Al-Ahzab, die Ayah 51, 33, 51, Allah subhanahu wa ta'ala sagte ihm: Turji man tasha'u minhum. Du kannst eine verspäten von ihnen. Die Gelehrten sagen, das heißt, der Prophet musste nicht unter seinen Frauen, sozusagen jede bekommt eine Nacht, der könnte bestimmen, bei wem er bleiben will und zu wem von den Frauen er oder bei welcher Frau er übernachten will. Ama trotz des hat der Prophet sallallahu aleyhi ve sellem das anders gemacht. Obwohl das nicht Pflicht für ihn war, dass er diese Verteilung macht, aber er hat unter seinen Frauen diese Verteilung gemacht. Deshalb, das geht darum, wenn man auch mehrere Frauen heiratet, das heißt nicht, dass man die vier Frauen gleich lieben muss. Ich kann das nicht. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْوُلُ بَيْنِ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. Also Allah subhanahu wa ta'ala kann entscheiden zwischen dir und deinem Herz. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lässt dich jemanden vielleicht lieben mehr als die andere Person und umgekehrt. Das weißt du, das kann Allah subhanahu wa ta'ala bestimmen, nicht wir, weil Allah subhanahu wa ta'ala uns bewacht. Aber auf jeden Fall, die Überlieferung ist schwach. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أحمد والأربعة وسنده صحيح ووصل عند أبي داود. والحديث دليل على وجوب التسوية بين الزوجات ويحرم الميل إلى إحداهن كما قال تعالى فلا تميل كل الميل. الميل هنا المقصود في القسم، القسم يعني في والإنفاق. في كثير من البلاد، في كثير من البلاد الرجل يتزوج امرأة ثانية أو ثالثة فيترك الأولى ويبقى فقط عند الجديدة، أما القديمة خلاص، وهذا ظلم والعياذ بالله. يا أخوة، القسم البيات عند المرأة لا يعني الجماع، تمام؟ ليس من الضروري أنه يعني إذا جامع هذه وجامع هذه وجامع هذه، لا، إنما القسم أنه هذه لها يومها وهذه لها يومها وهذه لها يومها، والإنفاق يعطي يعني. فإن كان شيئا قليلا يعني متعارف عليه ما في مشكلة، أما إذا كان شيئا كثيرا فهذا لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم جاء يوم القيامة وشقه مائل. أين انتبهوا بارك الله فيكم، كما هو في الدنيا مال إليها وما عدل يأتي يوم القيامة وشقه مائل، علامة على أنه في الدنيا مال إلى واحدة ولم يعدل فيأتي يوم القيامة على هذه الهيئة، فنسأل الله العافية. فذلك الذي يريد أن يتزوج عليه أن يضع هذا الحديث أمام عينيه، فنسأل الله العافية والسلام. 982 أبو هريرة رضي الله عليه erzählte, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte, wer zwei Frauen hatte und er hat eine bevorzugt als die anderen, der wird am letzten Tag kommen mit einer schiefen Seite. Das wird sein, eine Seite von seinem Körper wird schief sein. Das Hadith ist bei Imam Ahmed und bei den vier, das wird At-Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah und Daud. Und das ist eine authentische Überlieferung, das Sahih bei Abu Daud. Das heißt, sowieso haben wir gesagt, dass man die Frauen gleich liebt, kann man nicht. Dass man die Frauen gleich liebt, da kann man nicht. Weil diese Sache, das ist eine Herzenssache. Aber hier wird damit gemeint, wer eine Frau bevorzugt bezüglich Übernachtung und Versorgung. Zum Beispiel, der gibt der eine Frau so viel mehr als die andere Frau. Wie in vielen Ländern, wenn der Mann ein bisschen älter geworden ist, dann heiratet er eine neue Frau, junge Frau. Und er bleibt die ganze Zeit bei der jungen Frau und er vernachlässigt die anderen Frauen, die er geheiratet hat, und der gibt ihr alles und die anderen bekommen nichts. Das ist ungerecht. Und die Person, die sowas macht, hat gegen Koran und Sunna verstoßen. Koran auch. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ. Das heißt, neigt euch nicht voll Neigung zu einem. Sondern da sollte man im Mittelweg bleiben. Das heißt, Liebe, ein Mann kann seine Frau, eine Frau von den angenommen vier Frauen mehr lieben, aber übernachtungsmäßig, versorgungsmäßig, aufkommenmäßig muss er die Frauen gleichberechtigt behandeln. Wenn er das nicht macht, dann wird er am letzten Tag so kommen, dann wird er am letzten Tag so kommen, dass er eine schiefe Seite, weil er ja so eine Körperseite bekommt. Als Zeichen in Dunya, in diesseitigen Leben, war er ungerecht, weil er sich sozusagen die Zuneigung war zu einem mehr. Und dann wird er am letzten Tag mit schiefen Seite kommen, als Vergeltung für das, was er in diesem Leben getan hat. Ich empfehle jedem Bruder, der die Absicht hat, eine Frau oder zweite, dritte oder vierte Frau zu heiraten, dass dieser Bruder diese Überlieferung vor seinen Augen hält. Wenn du ungerecht bist, dann wirst du am letzten Tag zur Rechenschaft gezogen. Und das ist nicht leicht. Vor allen Leuten, das wird jeder, der diese Person sehen wird, der weiß, aha, dieser Mann war in Dunya mit Frauen und er hat sie nicht gleichberechtigt behandelt, deshalb kommt er am letzten Tag so. Möge Allah uns bewahren. وعن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج الرجل البكرة على الثيب أقام عندها سبعة ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثة ثم قسم الحديث متفق عليه كما قلت متفق عليه رواه البخاري ومسلم يا أخوة إذا قال انتبهوا هذه الكلمة جميلة أنس رضي الله عليه قال من السنة ما معنى من السنة هنا قال أهل العلم أمثال ابن دقيق العيد مثلا أو غيره من أهل العلم قالوا إذا قيل إذا قال الصحابي من السنة ما يفهم من ذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قيل من السنة أي من الدين يعني من الدين من السنة أنه إذا تزوج فعل كذا وإذا قال الصحابي من السنة فهذا له حكم الرفع ومعنى له حكم الرفع أي هذا أكيد تعلمه الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبالجملة لما يقول الصحابي من السنة لا يعنون بالسنة إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أما سالم قال وهل يعنون أي الصحابة بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عبد البر جمهور العلماء على أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف سواء كانت عنده زوجة أم لا واختاره النووي لكن الحديث دال على أنه في من كانت عنده زوجة وقد ذهب إلى التفرقة بين البكر والثيب بما ذكر الجمهور وظاهر الحديث أنه واجب وأنه حق للزوجة الجديدة وفي الكل خلاف لم يقم عليه دليل يقاوم الأحاديث فبارك الله فيكم الذي يتزوج الذي يكون متزوج ويتزوج أخرى فماذا يفعل أو أكثر من واحدة يتزوج جديدة فيمكث عندها سبعة لكن مو معناته يوم استئذان انه من الصبح للمساء. طبعا يروح للصلاة ويؤمر، لأن هم يبات عندها 7. وإذا كانت ثيبا التي تزوجها، إذا كانت بكر مو متزوجة تزوجها 7، وإذا كانت ثيبا 3، وهذا حق للمرأة. طبعا فرق أهل العلم بين المرأة الحرة وبين الأمة ولا غير ذلك، ولكن عموما يا أخوة الذي يتزوج فمن حق المرأة أن يمكث عندها 7 إذا كانت بكرا و3 إن كانت ثيبا. نون هند دغيم أختي أنا رضوان الله عليه ذاك إسس فوند سنة، إسس فوند سنة فن عن من أين فخاو هاي غات دي نوخ نيت فهاي غات دفا يونك فرا ودي هات أين فخاو شان ده بلاد بدا يونك فرا وزيبل زيبل تاغي ودن verteilt er die Übernachtung. Und wenn er eine Frau heiratet, die schon verheiratet war oder verwitwet war, dann bleibt er bei ihr 3 Tage. Und dann macht er die Verteilung unter den Frauen. Das ist bei Bukhari Muslim überliefert und das ist die Überlieferung von Bukhari. Das geht darum, ein Mann hat eine Frau und er will die zweite Frau heiraten. Wenn er die zweite Frau heiratet, die zweite Frau jetzt, wenn sie geschieden oder verwitwet war, dann bleibt er bei ihr 3 Tage, das ist ihr Recht. Der geht nicht zu der ersten. 3 Nächte. Wenn diese Frau Jungfrau war, die war nicht verheiratet, dann bleibt er bei ihr 7 Tage, 7 Nächte. Das heißt nicht, dass er zum Gebet nicht geht oder zu Jumu'ah nicht geht. Doch, der geht zu Jumu'ah und zum Gebet. Aber der übernachtet bei dieser Frau 7. Und danach, was macht er? Verteilt er die Nächte auf diese Frauen. Das geht hier darum, dass Anas sagt, im Hadith, das ist sehr schön übrigens, er sagt, von der Sunna ist so. Das bedeutet, es ist bekannt bei der Sahaba, dass sie sagen, das ist die Sunna. Was meinen Sie von der Sunna? Von welcher Sunna? Die meinen von der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die meinen von der Religion. Das gehört zum Islam. Das gehört zur Methodik vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn man heiratet. Und wenn ein Sahabi, ein Gefährter vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, sowas erzählt, das heißt, dass dieser Sahabi bestimmt das gelernt hat vom Propheten oder von ihm gehört hat. Und dies nennt man lahu hukum ar-rafa. Das bedeutet, als ob der Sahabi sagen würde, der Prophet hat uns beigebracht oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns gesagt, anstatt dass er sagt, der Prophet hat das gesagt oder uns beigebracht, der sagt, es ist von der Religion, von der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salim, Mawla Abi Hudhayfa ist es, der sagte, wenn sie sagen, die Sahaba, ist es von der Sunna? Sie meinen immer die Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die Sunna hier wird damit gemeint, die Methodik des Propheten, wie er die Religion praktiziert. Das bedeutet hier die Religion. Nicht von der Sunna, das manche verstehen, empfehlenswert. Nein, das geht hier um die Methodik und Weg. Das wird zum Weg, zur Methodik des Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört, wenn man eine zweite Frau heiratet oder dritte und so, dass er, wenn sie Jungfrau ist, 7 Tage bei ihr bleibt und bei den anderen, wenn sie nicht Jungfrau ist, dann 3 Tage. Und das ist Barakallahu fikum, was die meisten Gelehrten gesagt haben und das ist auch von Ibn Abdul Barr und von Imam al-Nawawi und von anderen Gelehrten, die das sagen. Es gibt manche Gelehrten natürlich, die unterschiedliche, sage ich jetzt, Ansichten hier diesbezüglich getroffen haben, aber eigentlich braucht man nicht, weil das Hadith klar ist. الله تعالى على هو أعلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها 3 وقال إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. وفي رواية عند مسلم: إن شئت ثلثت ثم درت. درت يعني على كل النساء نفس الكلام. يعني إذا تعدى المدة، إذا تعدى المدة لحق الزوجة سقط حقها من الإيثار، ووجب عليه القضاء لذلك. أما إذا كان بغير رضاها فحقها ثابت، وهو مفهوم قوله إن شئت. ومعنى قوله ليس بك على أهلك هوان أنه لا يلحقك منا هوان، ولا نضيع ما تستحقينه شيئا. وثم أعلمها النبي صلى الله عليه وسلم بأن لها حق الاختيار بين ثلاث بلا قضاء، وبين سبع ويقضي نساءه، وفيه حسن معاملة النساء. شوف النبي يقول لها: أنت حقك ثلاثة، لأن أم سلمة كانت ثيب ما كانت بكر، حقك ثلاثة، فإذا شئت سبعته، سبعته جعلت سبعة، ولكن سبعت لنساء كذلك، أو ترضي بالثلاثة خلاص. شوفوا حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته صلوات الله وسلامه عليه. وأنت ما تظلمي عندنا. بارك الله فيكم. أم سلمة رضوان الله عليها اتصل تيد استقفي صلى الله عليه وسلم قالت يا زيكا هاي راتتها بلي باي إير دغاي drei Tage oder drei Nächte. Und dann sagt er ihr: Du wirst bei uns nicht ungerecht behandelt. Wenn du willst, dann bleibe ich bei dir sieben. Aber dann bleibe ich bei allen Frauen auch sieben Tage. Das ist bei Imam Muslim überliefert. Was bedeutet das? Salama, als der Prophet sie geheiratet hat, sie war eine geschiedene Frau, eine verwitwete Frau, Entschuldigung. Abu Salama war gestorben. Und Salama hat ein Bittgebet gemacht. Und dann hat sie gesagt: Wer wird mich heiraten, der besser als Abu Salama sein wird? Dann kam der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihr, der gesagt: Salama, ich möchte dich heiraten. Und sie hat ihn geheiratet. Dann ist er bei ihr drei Nächte geblieben. Das ist ihr Recht, drei. Warum? Weil sie verwitwet war. Die war nicht Jungfrau. Dann sagte nach drei Nächten, sagte der Prophet: Wenn du willst, dann bleibe ich bei dir sieben Tage. Aber dann bleibe ich bei anderen auch sieben Tage, nicht nur bei dir. Das ist gerecht. Und wenn du, das hat mit dir zu tun, und du kannst selber entscheiden. Schaut mal, wie der Prophet mit seinen Frauen umgegangen ist. Der sagt ihr: Wenn du willst. Der redet zu ihr respektvoll, sallallahu alaihi wasallam, und der redet zu ihr, sage ich jetzt, mit einer lieben Art, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Er könnte ihr sagen nur: Nein, das sind die drei Tage fertig. Aber, sallallahu alaihi wasallam, der wusste, wie er mit den Frauen umgeht. Und Aisha, anna Saudata bint Zam'a, wahabat nawbataha li Aisha. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. متفق عليه. سودة بنت زمعة رضوان الله عليها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، بعد موت خديجة رضوان الله عليها، تزوجها بمكة. يا أخو بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم لما كبرت سودة وخافت أن يفارقها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، يومي لعائشة، لأنها كانت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر من أكثر النساء التي كان من نسائه كان يحب صلى الله عليه وسلم عائشة. فقالت عائشة زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا القصة فيها كذلك روايات أخرى أن القضية لها علاقة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق زوجة، طلق سودة، فقالت له أنشدك الله أن تراجعني، ترجعني، ونوبتي لعائشة. فقبل منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. و يعني هذا فيه أن النوبة للمرأة تسقط برضاها إذا أرادت. قالت له أنت يعني لا تأتيني بهذا اليوم وهذا اليوم، وخذه للزوجة الأخرى، فهذا يجوز وما فيه شيء. بارك الله فيكم. عائشة رضوان الله عليها أتسلت دس سودة بنت زمعة رضوان الله عليها، عائشة يغنتاد فشينتاد und der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann hat die Übernachtungsverteilung ein Tag eine Nacht für Aisha und eine Nacht von Sauda auch für Aisha radhiyallahu anha. Das Hadith bei Bukhari Muslim. Das hat damit zu tun, barakallahu fikum, wenn ein Mann zwei oder drei oder vier Frauen hat, dann muss er Gleichberechtigung haben bei Übernachtung. Und wenn eine Frau von diesen Frauen sagt, ich verzichte auf eine Nacht für eine andere Frau, das geht, aber mit ihrem Erlaubnis. Und hier hat Sauda radhiyallahu alayha das gemacht, barakallahu fik. Sauda bint Zam'a ist die Frau von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und war die erste Frau, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam geheiratet hat nach Ableben von Khadija radhiyallahu alayha. Das Khadija war gestorben. Khadija war gestorben und später hat der Prophet Sauda bin Zam'a geheiratet, radhiyallahu anha. Als sie alt war, als sie alt geworden war, dann sagte sie dem Propheten sallallahu alaihi wasallam: O Prophet, ich möchte bei dir bleiben als Ehefrau. Und deshalb verzichte ich auf meine Nacht für Aisha. Weil sie gewusst hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Aisha am meisten gemocht hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Aisha am meisten gemocht. Deshalb hat sie das gesagt. Das heißt, das geht, dass eine Frau verzichtet auf ihre Übernachtung für ihre Schwester. Und wenn der Mann das will, dann muss sie das genehmigen oder dann muss sie mindestens erlauben. وعن عروة رضي الله عنه قال قالت عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. ولمسلم عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن. بارك الله فيكم. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه ولكن يبات صلى الله عليه وسلم في التي لها القسم، يعني في الدور اللي عندها الدور، ويدنو منهن، أي مثلا يقبلهن إلى غير ذلك، ولكن لا يمس، يعني لا يجامع إلا طبعا هنا من غير مسيس، أي من غير جماع، لا يجامع إلا التي عندها عليها الدور. والله تعالى على وأعلم. وكان ذلك بعد صلاة العصر أحيانا. بارك الله فيكم. عروة رضوان الله عليه أتسيرتي زاكت عائشة زاكت mein Neffe oder Sohn von meiner Schwester. Der Prophet sallam, hat uns nicht bevorzugt voreinander, also seine Frauen, bezüglich die Übernachtungsverteilung oder bezüglich Aufhalten bei den Frauen. Er kam jeden Tag zu allen Frauen, er ging jeden Tag zu allen Frauen und weniger hat er das nicht gemacht. Und dann kam er und er kam näher an die Frauen, ohne dass er sie berührt hat. Was bedeutet, er berührt hat? Das ist ohne Geschlechtsverkehr. Und er ist dann zu der Frau gegangen, bei ihr, sallallahu alaihi wasallam, er übernachtet hat. Und das ist Hadith 986. Dann 987, Aisha sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte, nach Salat al-Asr zu seinen Frauen zu gehen, und er kam den Frauen, der kam die Frauen nach. Das wird ohne, aber ohne, da versteht man, ohne Geschlechtsverkehr. Das heißt, barakallahu fikum, wenn die Frau ihren Tag hat oder ihre Nacht hat, das heißt nicht, dass der Mann verpflichtet ist, von früh bis abend bei ihr zu bleiben. Der ist verpflichtet, bei ihr in der Nacht zu übernachten. Aber die ganze Zeit ist er nicht verpflichtet. Und Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei allen Frauen war. Und er hat sie umarmt, geküsst, okay, aber nicht, kein Geschlechtsverkehr. Kein Geschlechtsverkehr. So hat Aisha gesagt. Auch wenn das passiert, dass er Geschlechtsverkehr hat, das ist kein Problem. Aber hier, das geht darum, darum hat Aisha erklärt, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gerecht war mit seinen Frauen. Er hat sie alle besucht. Und in der nächsten Überlieferung, das war nach Salat al-Asr. Also der hat Asr-Gebet gebetet und dann hat er seine Frauen besucht. Der hat sozusagen eine Runde gemacht. Er geht zu jeder Frau und dann bleibt er bei der Frau, die an der Reihe ist. Und er hat sozusagen eine, die verteilt. Diese Nacht bei der, diese Nacht bei der und diese Nacht bei der. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة متفق عليه بارك الله فيكم لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم أول ما مرض كان في بيت ميمونة كان في بيت ميمونة وما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يدور على بيوت النساء فأذنت له الزوجات بأن يبقى في بيت عائشة ومات في بيت عائشة في حجرة عائشة صلوات الله وسلامه عليه أي أنه إذا أذنت الزوجات لأن يبقى الزوج عند امرأة أكثر فلا بأس بذلك. طبعا انتبهوا هنا، مع انه المرأة عندها غيرة، فأما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مع الغيرة أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى عند عائشة رضوان الله عليها، لعلمهن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة أشد الحب. بارك الله فيكم، حديث 988، عائشة رضوان الله عليها أتصيبته، dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, während er krank war, in dieser Krankheit, infolgedessen ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben, er sagte, wo bin ich morgen? Und er fragte nach dem Tag von Aisha. Dann haben seine Frauen ihm erlaubt, dass er krank bleibt in der Wohnung oder im Raum von Aisha. Das hat damit zu tun, barakallahu fikum. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war krank gewesen und seine Krankheit, das war bevor er starb, seine Krankheit hat angefangen bei Maimuna. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte seinen Frauen, ich kann nicht so diese Reihenfolge machen, ich bin krank. Dann haben sie ihm erlaubt, dass er bei Aisha bleibt. Warum? Trotz, dass die Frauen eifersüchtig waren. Und auch die Frauen vom Propheten waren, sallallahu alaihi wasallam, die Frauen, die Mutter von Gläubigen, die waren auch eifersüchtig. Aber trotzdem, barakallahu fikum, die haben erlaubt, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, bei Aisha Bleibt, weil sie gewusst haben, weil sie gewusst haben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Aisha am meisten geliebt hat. Und das ist übrigens eine Ehrung für Aisha. Sowieso, alle Frauen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die sind die Mutter von Gläubigen und die müssen geehrt werden und die müssen respektiert werden und die müssen geliebt werden. Und eine der besten von diesen Frauen, eine der besten war Aisha. Und sie sagte auch, Aisha, kann Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, أقرع متفق عليه. وهذا دليل على أن القسم بين النساء واجب لا يسقط حتى بالسفر. فذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين زوجاته صلى الله عليه وسلم بين نسائه، وأيهن خرج عليها الدور أخذها معه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم. عائشة أخت سيلتي، Sie hat gesagt, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam reisen wollte, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam reisen wollte, hat er Verlosung zwischen seinen Frauen gemacht. Und diejenige, die dran war, hat sie mitgenommen auf die Reise. Diejenige, die dran war, hat sie mitgenommen. Das hat damit zu tun, dass diese Übernachtungsverteilung Pflicht ist. Übernachtungsverteilung Pflicht ist. Und auch auf der Reise ist diese Verpflichtung geblieben. Und deshalb hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Verlosung gemacht, damit er eine von diesen Frauen mitnimmt. Und das ist der Beweis, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gerecht war zwischen seinen Frauen. والحديث الأخير بارك الله فيكم الحديث التاسع والثمانين بعد التسعمائة. يعني هلا صرنا درسنا 989 حديث من سبل السلام، هو بلوغ المرام أصلا. وعن عبد الله بن زمعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، رواه البخاري، أي لا يضربها. ثم في الحديث ثم يجامعها. وفي رواية ولعله أن يضاجعها، يعني كيف يضربها ضرب العبد ويجلدها وثم يأتي يجامعها؟ أو المعنى الآخر أنه بعد أن ضربها لعله يطيب قلبها بالجماع، يعني يا أما هذا يا أما هذا المعنى. وفيه بارك الله فيكم أن الرجل لا يضرب المرأة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خير لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال صلى الله عليه وسلم بلغني أن أقواما يضربون نساءهن ليسوا بخياركم، إنما خياركم خياركم لأهلهم. لذلك بارك الله فيكم الأصل أن الإنسان ما يفعل مثل هذا التصرف، وخاصة في مثل هذا الزمان، مثل هذا الأمر. وحتى الآية اللي في القرآن ما فيها وجوب على الناس، ما فيها وجوب انه لازم والله تضرب المرأة، أعوذ بالله. ثم الضرب اليوم يفهم فهم آخر، فهم آخر. فنسأل الله العافية والسلام. بارك الله فيكم. دي letzte Überlieferung für heute، das ist Hadith 989. عبد الله بن زمعة sagte, der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte, einer von euch darf nicht seine Frau peitschen wie eine Sklave. Wie wenn die Sklaven gepeitscht werden, dass man seine Frau so peitscht, so schlägt. Und dann gibt es eine, das bei Bukhari, und noch dazu, ثُمَّ يُجَامِعُهَا. Dann schläft er mit ihr, oder dann hat er mit ihr, oder wird er mit ihr intim. Und in einer anderen Überlieferung, vielleicht wird er mit ihr danach intim. Was bedeutet diese Überlieferung? Das bedeutet, man darf nicht seine Frau schlagen in dieser Art, was hier gesagt wird, als ob sie Sklavin wäre. Und man sollte seine Frau gut behandeln, und deshalb muss man aufpassen. Barakallahu fikum. Heutzutage, wenn man sagt, Frauen schlagen, oh, die Leute denken sofort an Krankenhaus und blaue Flecken und Hämatome und an ein sage ich jetzt, verschwollene Augen und so weiter. Oder geschwollene, Entschuldigung, Augen und so weiter. Deshalb hier, das geht darum, dass der Prophet uns beibringt, dass man seine Frau nicht schlägt, weil der Prophet sallallahu sagte, ich habe gehört, dass einige unter euch ihre Frauen schlagen, die sind nicht die Besten von euch. Die Besten sind die Besten zu ihren Frauen und ich bin der Beste zu meiner Frau. Das sind diejenigen, die ihre Frauen schlagen, die sind nicht die Besten. Und heute sowieso schlagen, das ist keine Art und Weise, um sozusagen die Frau oder um die Probleme zu lösen. Weil das Problem ist, wenn der Mann schlecht ist, was soll man mit ihm machen? Soll seine Frau nicht schlagen? Deshalb ist das keine Art und Weise, dass man die Probleme löst untereinander mit Gewalt oder Aggression, sondern man sollte, übrigens auch die Eier im Koran, das wird nicht so, von manchen Leuten wird das missbraucht heute. Du siehst eine Person, der trinkt Alkohol, der fastet nicht, der betet nicht und der schlägt seine Frau. Und wenn man ihm sagt, warum schlägst du deine Frau? Sagt er, das steht im Koran. Subhanallah, aber im Koran steht, Alkohol ist haram. Im Koran steht, du musst beten. Im Koran steht, du musst gut zu deiner Frau sein. Der Prophet sagte, der Besten sind die Besten zu ihren Frauen. Das vergisst er. Aber der nimmt nur diesen Teil, was für ihn interessant ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, die erste Überlieferung, dann schläft er mit ihr. Also er schlägt sie wie ein Sklaven und dann auch, sozusagen, wie zwingt sie zur Geschlechtsverkehr. Das wird, hatte kein Herz. In der anderen Überlieferung auch, in der anderen Überlieferung, vielleicht, dass er mit ihr schläft. Da könnte man das sozusagen in einer Art verstehen, vielleicht, wenn er danach das macht, weil er ihr wehgetan hat, dann schläft er mit ihr. Vielleicht ist das eine Beruhigung für sie. Das könnte man so auch verstehen. Aber eigentlich hier wird damit anders gemeint. Das wird, der schlägt sie und nach dieser Sache, und die ist traurig, und der sozusagen, der will mit ihr auch schlafen, eigentlich intim werden, sollte natürlich auch mit Gefühlen verbunden sein und mit Liebe. Und wie soll diese Intimität sein, wenn ein Mann seine Frau so geschlagen hat? Das kann man so verstehen, das kann man anders verstehen. Wenn man mit ihr danach schläft, dann ist das vielleicht eine Art Beruhigung. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat niemals eine Frau geschlagen und hat niemals einen Diener geschlagen. Niemals. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Deshalb wollen wir aufpassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Das nächste Mal reden wir über Al-Khul'a. Al-Khul'a. Das geht um eine Art von Scheidung. Oder eine Art von ungültig werden von einer Ehe. Das heißt Al-Khul'a. Und das ist ein Thema, was wichtig ist. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Für die Woche kommen wir inshallah an Al-Khul'a. Nein. Wie weit sollten wenn ich mehrere Frauen habe, wie weit sollten sie von mir? Erstmal, du sollst die eine haben, dann reden wir über mehrere. Ja, nee, wie weit sollten sie dann auseinanderleben? Eine halbe Stadt oder? Nochmal bitte. Wie weit sollten mehrere Frauen, wenn ich mehrere Frauen habe, die dürfen ja, die können ja nicht zusammen mit mir in einer Wohnung wohnen? Doch. Ja? Doch. Sie können mit dir in einer Wohnung leben, aber sie können nicht mit dir in einem Raum leben. Ja. Angenommen, du hast drei Raumwohnungen und du hast zwei Frauen. Dann kann eine Frau einen Raum nehmen und die andere Frau einen Raum. Und du schläfst im Flur. Dann bist du zwischen ihnen und dann hast du deine Ruhe. Ja. إذا بدكم روحوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ده وأنت عرفت أوفيسيال بأندر هي عندها ماشي. نعم بدي. Ich würde nicht Ja. Ja. Nein, nein, Verlosung, Verlosung. Das bedeutet zum Beispiel, es gibt bei den Propheten, es gab maximal 9 Frauen zusammen. Von diesen 9 machen sie Verlosung und dann ziehen sie und dann sagen sie zum Beispiel Hafsa. Dann Hafsa geht mit. Und das ist auch egal, wie viele Nächte er auf die Reise bleibt. Ja, ist egal. Dann. Ja, und wenn er zurückkommt, dann macht er die Verteilung weiter, wie das davor war. واقفين بالصلاة يدخل أحد الأخوان يسلم الأخوان يسلم يشير بيده كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فدخل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فدخل هلا بحكي معه فدخل رد عليه ثالث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فدخل عليه فسلم فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده هذه سنة ترد السلام بالإشارة في الصلاة على قدر يعني بس تشير بيدك مو ضروري هيك ولا هيك ولا هيك ولا هيك يعني من المفروض ما يسلم أثناء الصلاة لا ما في إذا كان النبي يصلي وسلم عليه وأشار بيده فما نهى النبي صلى الله عليه وسلم على عدم السلام ما في Herr, die wurden Schwestern im Internet. Habt ihr, wenn ihr zum Unterricht Fragen habt, dann bitte eine 7 schreiben. Diejenigen, die zum Unterricht Fragen haben, eine 7. 1, 2, ja. Okay, dann machen wir so. Dann machen wir so. In 10 Minuten machen wir weiter, wenn ihr. 10 Minuten. Abu Jamal, wenn du da bist, dann kannst du, wenn du willst, weitermachen. Aber in 10 Minuten kann ich kommen und dann diese Fragen zum Thema sind, dann mache ich. Und vielleicht ein paar Fragen, allgemeine Fragen. Und dann macht Abu Jamal mit euch weiter, wie wir gestern abgemacht haben. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wir werden uns in 10 Minuten treffen. Salam alaikum wa barakatuh.